eine vollständige Geschichte und Theorie des Glasperlenspieles. Auch würdigere und geschicktere Autoren als wir wären dazu heute nicht imstande. Diese Aufgabe bleibt späteren Zeiten vorbehalten. Man erlernt die Spielregeln dieses Spiels, der Spiele, nicht anders als auf dem üblichen, vorgeschriebenen Wege, welcher manche Jahre erfordert. Und keiner der Eingeweihten könnte je ein Interesse daran haben, sie leichter erlernbar zu machen. Diese Regeln, die Zeichensprache und Grammatik des Spieles stellen eine Art von hochentwickelter Geheimsprache dar, an der mehrere Wissenschaften und Künste, namentlich aber die Mathematik und die Musik bzw. Musikwissenschaft teilhaben und welche die Inhalte und Ergebnisse nahezu aller Wissenschaften auszudrücken und zueinander in Beziehung zu setzen imstande ist. Das Glasperlenspiel ist also ein Spiel mit sämtlichen Inhalten und Werten unserer Kultur. Es spielt mit ihnen, wie etwa in den Blütezeiten der Künste ein Maler mit den Farben seiner Palette gespielt haben mag. Was die Menschheit an Erkenntnissen, hohen Gedanken und Kunstwerken in ihren schöpferischen Zeitaltern hervorgebracht, was die nachfolgenden Perioden gelehrter Betrachtung auf Begriffe gebracht und zum intellektuellen Besitz gemacht haben, dieses ganze ungeheure Material von geistigen Werten wird vom Glasperlenspieler so gespielt wie eine Orgel vom Organisten. Und diese Orgel ist von einer kaum auszudenkenden Vollkommenheit. Ihre Manuale und Pedale tasten den ganzen geistigen Kosmos ab. Ihre Register sind beinahe unzählig. Theoretisch ließe sich mit diesem Instrument der ganze geistige Weltinhalt im Spiele reproduzieren. Diese Manuale, Pedale und Register nun stehen fest. An ihrer Zahl und ihrer Ordnung sind Änderungen und Versuche zur Vervollkommnung eigentlich nur noch in der Theorie möglich. Die Bereicherung der Spielsprache durch Einbeziehung neuer Inhalte unterliegt der denkbar strengsten Kontrolle durch die oberste Spielleitung. Dagegen ist innerhalb dieses feststehenden Gefüges, oder um in unserem Bilde zu bleiben, innerhalb der komplizierten Mechanik dieser Riesenorgel, dem einzelnen Spieler eine ganze Welt von Möglichkeiten und Kombinationen gegeben. Und dass unter 1000 streng durchgeführten Spielen auch nur 2 einander mehr als an der Oberfläche ähnlich seien, liegt beinahe außerhalb des Möglichen. Und selbst wenn es geschähe, dass einmal 2 Spieler durch Zufall genau dieselbe kleine Auswahl von Themen zum Inhalt ihres Spieles machen sollten, könnten diese beiden Spiele je nach Denkart, Charakter, Stimmung und Virtuosität der Spieler vollkommen verschieden aussehen und verlaufen. Geht nit autem artificiosam lusorum gentem cella silvestris. Waldzell aber bringt das kunstreiche Völkchen der Glasperlenspieler hervor. Unter den kastalischen Schulen war Waldzell die am meisten musische. Das heißt, hier wurde traditionell eine Tendenz zur Universalität und zur Verschwisterung zwischen Wissenschaft und Künsten gepflegt. Oberstes Sinnbild dieser Tendenzen war das Glasperlenspiel. Das Städtchen war der Sitz des offiziellen Glasperlenspiels und seiner Einrichtungen. Hier war die berühmte Spielhalle für die feierlichen Spiele. Hier das riesige Spielarchiv mit seinen Beamten und Bibliotheken. Hier der Sitz des Ludi Magister. Die Waldzeller Schule war die kleinste von allen kastalischen Schulen. Die Schülerzahl kaum jemals höher als etwa 60. Und gewiss ließ dieser Umstand sie als etwas Besonderes und Aristokratisches, als engste Elite innerhalb der Elite erscheinen. Aus ihr waren in den letzten Jahrzehnten denn auch viele Magister und sämtliche Glasperlenspielmeister hervorgegangen. Allerdings war dieser glänzende Ruf von Waldzell keineswegs unumstritten. Da und dort war man auch der Meinung, die Waldzeller seien eingebildete Schöngeister und verwöhnte Prinzen. Außer zum Glasperlenspiel seien sie zu nichts zu gebrauchen. Alles in allem aber bedeutete die Versetzung nach Waldzell natürlich eine Auszeichnung. Josef Knecht wusste das. Und obwohl er nicht ehrgeizig im vulgären Sinn war, nahm er diese dann auch mit einem freudigen Stolz entgegen. Ein Gedicht Knechts aus dieser Zeit. Das Glasperlenspiel. Musik des Weltalls und Musik der Meister sind wir bereit in Ehrfurcht anzuhören. Zu reiner Feier die verehrten Geister begnadeter Zeiten zu beschwören. Wir lassen vom Geheimnis uns erheben der magischen Formelschrift, in deren Bann das uferlose, stürmende, das Leben zu klaren Gleichnissen gerann. Sternbildern gleich ertönen sie Kristallen, in ihrem Dienst ward unserem Leben Sinn, und keiner kann aus ihren Kreisen fallen als nach der heiligen Mitte hin.